Erster Gott sagte zu mir, liebe wieder eine Frau. Sie liebt einen anderen Mann. Sie war untreu. Gott liebt Israel auch so. Israel verehrt andere Götter. Sie mögen Traubenkuchen. Zweiter, ich kaufte die Frau. Ich gab 15 Silberstücke. Ich gab auch viel Gerste. Dritter, ich sagte zu ihr, du sollst lange allein leben. Du sollst keinen Mann haben. Ich werde auch nicht zu dir kommen. Vierter, Israel wird lange allein sein. Sie haben keine Könige. Sie haben keine Führer. Sie haben keine Opfer. Sie haben keine heiligen Dinge. Fünfter, danach wird Israel zurückkehren. Sie werden Gott suchen. Sie werden König David suchen. Sie werden zu Gott kommen. Sie werden seinen Segen bekommen.